Panzer schwarz und braun, die Sanse hier zu schauen. Wo einst die schießen willst, da musst du dich auch vertrauen. Die Sanse sagt nicht schwing, wir haben am Nein im Wind. Wir fangen das Pfeifen nur und sind davor. Die Sanse sagt nicht schwing, wir haben am Nein im Wind. Wir fangen das Pfeifen nur und sind davor. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn ich sag St. Seelen, St. Seelen sitzt gequem, über Scheiz am Zaun vergrennt, aber der Freud ist quem, wie du nie wieder tun. Lass mein Stutz ein Knall, und wenn ich auf ihn schau, ist aber voll. Ich durm ihn nieder tun, und lass mein Stutz ein Knall, und wenn ich auf ihn schau, ist aber voll. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, das ganze Mische drum, es hat mich nicht betrogen. Ich hab durchs Feuer gesehen, es sind die Haare auf Klon. Und Sämmerin steht schon draußen vor ihrer Hüttentür. Und lasst dann juchzen aus herauf zu mir. Und Sämmerin steht schon draußen vor ihrer Hüttentür. Und lasst den Jungsken aus herauf zu mir. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Doch hin des Brandpfeifers, da hab's den einen geschaut.